Fanboys. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und die Nummer 82 mit Marcel. Ja, hallo. Und mit Mapp. Mit Mapp. Sehr gut. Das gefällt mir. Gefällt mir viel besser als alles andere. Die Nummer 82 mit Marcel, das hört sich irgendwie seltsam an. Das ist so das, was man beim Chinesen bestellt. Ja. Schön knackig. Ja. Ich habe eine Anmerkung zum letzten Mal. Ich habe eigentlich zwei Anmerkungen zum letzten Mal sogar. Wir hatten das Fenster offen, das hat man auch gehört. Wir entschuldigen uns dafür. Wir haben das Fenster heute wieder gekippt. Das wird man vielleicht wieder hören. Es ist aber unserer Gesundheit zuträglich und temperaturregulationstechnisch auch nicht schlecht. Und entschuldigen wir uns wieder dafür, oder? Schauen wir dann nächstes Mal. Gut. Vielleicht. Präemptiv entschuldigen hat immer sowas. Ja, präemptives. Ja. Und dann wollte ich noch anmerken, ich warte schon lange darauf, und das ist jetzt endlich passiert, dass irgendjemand sagt, früher waren die Fanboys besser. Oh, sind wir an der magischen Schwelle mit der Nummer 82? Wir sind an der magischen Schwelle angekommen. Es hat jetzt endlich jemand auf Twitter gesagt, wir waren früher besser. Was ja bedeutet, dass wir irgendwann mal gut waren. Also ja, eben. Zumindest besser als jetzt. Und das ist ja auch schon schön. auf jeden Fall, ich habe lange drauf gewartet. Danke, danke, danke. Damit auch genug zum letzten Mal, und wir setzen jetzt unseren Abwärtstrend fort und kommen zu aktuellen Geschehnissen. Ja, aktuelle Geschehnisse, meine Damen und Herren. Was ist denn auf den Twitter passiert, bitte, Herr Marcel? Ach, unser Onliner berichtet live von Twitter. Twitter geht seinen Weg weiter, die API einzuschränken. Also bislang war es ja so, dass man auf Twitter zugreifen konnte und da Daten abgreifen konnte, ohne sich einzuloggen, wenn das öffentliche Daten waren. Ja. Das wird komplett abgeschafft. Das geht nur noch mit OAuth. Mhm. Also wenn man über die API das abfragen will. Genau. Ja. Also ich zum Beispiel habe auf meine Webseite so einen kleinen Code-Schnipsel eingebaut, dass der den aktuellsten Tweet von mir anzeigt. Mhm. Das ist dann so nicht mehr möglich, sondern das muss ich dann mit OAuth umbauen. Tja. Finde ich aber jetzt an sich gar nicht so schlimm. Gut, als Maßnahme. Das ist eine der Maßnahmen. Also dieser Blogpost, den könnte man mal, also den du da verlinkt hast. Ja, also den da Twitter den geschrieben verlinkt hat. Werden würdest. Wie war das Futur 3? Verlinkt haben, wer das hätte sollen. Werden würdest. Der fängt eigentlich relativ harmlos an, aber dann driftet es wieder ab in diese consistent user experience. Ja. Und das ist halt schwierig. Also ich sehe in Twitter tatsächlich schon eher sowas wie eine Straße. Oder eine Straße. Wie ein Kabel. Ach so. Oder ein... Hättest gedacht, lieber eine, sowas wie ein Full House oder... What? Oder Ehren Luft oder so. Also ein Medium, über das man Dinge verschicken kann. Mhm. Ach, das Kabel. Ich will keine consistent SMS-Experience haben, sondern ich will die SMS-Experience haben, die ich haben möchte. Und was ich über die Leitung schicke und mit welchem Telefonhörer ich das höre, möchte ich auch selber entscheiden. Und ob ich auf der Straße gehe oder mit dem Rad fahre oder mit dem Auto, will ich auch selber entscheiden. Also was du da jetzt gerade konkret ansprichst im Wesentlichen, sind eben die Display-Guidelines, wie sie früher hießen, sind jetzt Display-Requirements. Genau, oder das werden ist das problematisch, glaube ich. Und das bedeutet, Twitter schreibt dir so als Third-Party vor, so du denn die API benutzt, wie, das so, wie du Tweets darstellen sollst und wie die Experience, also wie du quasi, wie das aussehen soll, wenn du eine Timeline darstellst auch. Ja, also da stehen dann so Sachen drin wie, du darfst keine Tweets filtern, ja, du musst immer alle Tweets darstellen, du darfst Bilder, also du musst Bilder in der Timeline anzeigen. Wenn du ein Bild groß zoomst, dann darfst du dieses Bild nicht vom Tweet trennen. Ja, und das ist alles große Scheiße. Solche Sachen, da stehen da eben in diesen Guidelines drin. Also ich habe zum Beispiel den gerade konkret verlinken? Ja. Okay, dann habe ich da ein bisschen sloppy gelesen. Ich hab nämlich auch mit derselben Haltung da reingegangen und habe da so ein bisschen was nachgelesen. In diesem Blogpost stehen die jetzt so konkret nicht drin, aber das sind halt die Guidelines bisher. Und die werden Requirements, steht hier. Und dass der Blogpost nicht explizit drauf referenziert, könnte man jetzt als positives oder als negatives Zeichen werten, je nachdem, wie man das sieht. Okay, also bei mir ist der verlinkt. So. Ja, die Display-Guidelines, genau. Und da stehen diese Dinge drin. Mit den Fotos auch? Okay. Mhm. Also zwei Dinge dazu. Erstens, Twitter schafft es selbst nicht mal irgendwie da, konsistent unter zu sein. 6b. Pick Twitter Images may not be detached or displayed separately from the tweet. Ach, wenn man einen Tweet darstellt, stimmt, ja. Individuelle Tweet-Geschichte, ja. Genau. Ja. Also Twitter schafft es erstens überhaupt nicht selbst irgendwie konsistent in seinen Apps zu sein, was die Darstellung angeht. Ja, Twitter schafft es ja nicht mal, seine Apps abzudaten. Ja, dann ich gehe mal auf meinen Twitter auf Nexus. Diese tolle Consistent Experience hat dazu geführt, dass die Twitter-Namen nicht mehr zu sehen sind, sondern nur noch die Fantasiesachen, die du eingibst, die sich jeden Tag ändern bei manchen Leuten. Ja. Gerade auch bei denen, die einen Client haben, wo es noch nicht so ist. Vielleicht ist es dann wieder gut. Und ich habe zum Beispiel vor 2 Jahren, vor 2 Jahren mal so ein kleines Ding für meine Webseite gebastelt. Das war Beleidigungsfechten. Und das konntest du über Twitter steuern, indem du einfach ein bestimmtes Hashtag angegeben hast. Mhm. Das war so ein kleiner Comic mit zwei Sprechblasen und dann konntest du einen Tweet schreiben und dann konnte der andere einen Tweet dazu schreiben und eine gute Parade bringen. Und das ging halt dann automatisch. Da habe ich, glaube ich, die Usernamen sogar dargestellt. Aber jetzt zum Beispiel bei meinem Einbinden, da ist so eine Sprechblase und das kleine Logo von mir, da will ich nicht zeitweise hinschreiben müssen. Also bitte. Ja, ja. Was soll der Scheiß? Ja. Und da haben wir halt das grundlegende Problem, dass du nicht eine Trennung hast zwischen Infrastruktur und der Bewirtschaftung dieser Infrastruktur. Und das Problem, auf das stößt man ja immer wieder bei ganz vielen verschiedenen Services. Ja. Also dieser ganze Blogpost liest sich halt im Prinzip auch wie aus einem BWLer-Hirn entsprungen. Ja, also da geht es dann unten weiter mit... Wir haben hier so Quadranten, in die wir Apps einordnen und wir hätten jetzt gerne lieber diese Quadranten befüllt und den anderen möchten wir nicht mehr. Also Sie haben da zwei Achsen. Die eine geht von Engagement zu Analytics. Oh Gott, ja, die war auch fürchterlich. Und die andere Achse geht von Business to Consumer. Mhm. Und dann haben sie da so 4 Quadranten und in einem Quadranten sind irgendwie Social CRMs und Enterprise Clients and Media Integration. Und dann haben sie noch Social Analytics und Social Influence Ranking. Und das sind die Sachen, die wollen sie mehr. Ja, da wollen sie irgendwie mehr Apps von, die das machen. Mhm. Und so in dem bösen Quadranten, da ist Syndication und Traditional Twitter Clients. So, also das ist so die klare Ansage hier. Schön, dass, also ganz okay, dass es euch gibt, aber wichtig seid ihr nicht. Und stellt euch mal drauf ein, dass es immer schwieriger wird, hier irgendwie zu überleben. Das verstehe ich insgesamt nicht so ganz, wie das geschrieben ist. Also, beschreibt er eigentlich nur die Quadranten und dann den oben rechts als letztes? Also unten links sagt er, das ist toll, ja, das wollen, da ist Innovation möglich. Und bei den anderen sagt er nichts, bei dem oben rechts schreibt er halt dazu, dass darunter auch diese klassischen Dinger fallen, wo wir vor 18 Monaten schon gesagt haben, geht scheißen. Aber sie sagen jetzt nicht wirklich, dieser ganze Quadrant gefällt uns nicht mehr. Sondern sie sagen halt, umgekehrt sagen sie halt so, wir finden diese 3 Quadranten finden wir gut. Ja, und zu dem anderen sagen sie halt, der andere sind das mit den traditionellen Clients und passt mal auf. Und wir haben euch ja schon gesagt, hier wollen wir eigentlich nicht. Ja, weil die Aussage steht ja auch immer noch im Raum, dass sie irgendwie vor geraumer Zeit mal gesagt haben, dass sie Guidance geben, should not build client apps that mimic or reproduce the mainstream Twitter consumer client experience. Ja, genau. Also das ist ja das, was er nochmal betont. Ansonsten sagt es so den Quadranten auch nichts. Ja. Also ich weiß vom Fafstar-Entwickler, der hat sich dazu geäußert, der steht ja auch in diesem Quadranten mit drin und hier in dieser Auflistung. Und der hat mal nachgefragt bei diesem Marketing-Heini, der diesen Post geschrieben hat und der hat auch eine Antwort bekommen, nämlich, dass Fafstar ist ja eine von den guten Apps. Okay. Ja, also da wird wohl auch nochmal irgendwie, also keine Ahnung, was das jetzt bedeutet, für wenn man da nicht nachfragt und nicht gesagt bekommt, dass man eine von den guten Apps ist. Aber Fafstar zumindest hat für sich als das Okay bekommen, dass es irgendwie trotzdem noch irgendwie so halbwegs okay ist, Fafstar zu sein. Mhm. Ja. Was jetzt das für Echofon und Tweetbot bedeutet, die beide so als Beispiele erwähnt sind, als traditional Twitter-Clients, was man nicht mehr machen sollte. In Anführungszeichen. Ja. Steht auf einem anderen Blatt. Ja. Also es stimmt bedenklich. Insgesamt täte es Twitter, glaube ich, ganz gut, bisschen wegzukommen, gerade im Blog von diesem Business Speak und irgendwie, ja. Ja, in Sicht hätte es, glaube ich, auch ganz gut, wenn sie die Leute direkt anschreiben, die betroffen sind mit den Aussagen, die sie machen wollen, anstatt hier so nebulös Panik zu machen. Ja, also, es fühlt sich halt irgendwie an seit Jahren, also seit Monaten und vielleicht auch sogar seit Jahren, dass sie so einen vorbereiten darauf, dass es bald ganz schlimm wird. Ja, und man steht so irgendwie schockstarre vor diesen API-Änderungen und hofft, dass das nächste Mal nicht die API-Änderungen kommen, die dann alles ruinieren. Ja, und das ist so ein bisschen so der Punkt, warum ich so diese Betonung nochmal auf, okay, ich habe vor 18 Monaten schon mal gesagt, das ist keine gute Idee. Das ist nochmal so ein Versichern, man hat es nochmal gesagt jetzt, so wenn wir nächste Woche den Hahn abdrehen, dann habt ihr es gewusst. Ja? Ja. Das ist eher so, Legal hat mir empfohlen, das schon mal anzukündigen. Ja, ja, also dieser ganze Post stinkt da so ein bisschen nach Legal hat gesagt, ich soll das so formulieren. Naja. Ja, also das heißt aber irgendwie alles nichts Gutes, oder? Also, oder wie geht's euch so? Also diese ganzen Aussagen, die auf diesem Blog basieren, da war keine davon so, dass ich mir gedacht habe, hey, cool. Ja, ja. Twitter wird jetzt besser in irgendeinem Aspekt, der für mich wichtig ist. Da kommt oder? Ja überhaupt nichts. Innovation auf Twitter kommt gar nichts. Das ist seit einem Jahr vorbei irgendwie. Wie können wir das jetzt irgendwie monetarisieren und auch diese Hilflosigkeit, das nicht zu wissen, wie man es macht. Also möglichst viele Einschränkungen. Dann haben wir Kontrolle über unser Produkt, dann können wir immer noch überlegen, was wir tun. Mhm. Ja, gruselig, weil es halt so der Gegenentwurf war. Das ist ja ganz interessant, dass man mit anderen Medien dann irgendwie sanftmütiger umgeht, weil die noch nie offen waren. Ja, ja, das stimmt. Aber das ist halt das Böse und ich meine, Twitter verändert sich ja jetzt auch von der Nutzerstruktur. Ich meine, die langsam ist ja die Invasion da vom Mainstream. Boah, die Invasion des Mainstreams. Also das ist, glaube ich, auch eine sehr Frage, wo du die wahrnimmst. Ja. Also ich denke, dass Twitter Mainstream geworden ist, ist zumindest in Amerika jetzt schon seit einem Jahr so. Ja, aber in Deutschland ist es so an der Schwelle, finde ich. Weiß ich nicht. Also da nehme ich jetzt nicht verstärkt wahr, dass es Mainstream wird. Was die Frage, die sich mir so aufdrängt, ist eher so, warum springt jetzt keiner sinnvoll in die Lücke? Also wir haben nachher gleich nochmal mit up.net, aber eigentlich ist es ja so, dass dieser Kurznachrichtendienst eher sowas wie E-Mail werden sollte. Ja, das wäre so. Ja. Das wäre die sinnvolle Geschichte. Und wenn sich die Mainstream-Client-Anbieter, ja, also die jetzt gerade Twitter-Clients machen und die gut machen, zusammentun würden mit einem Infrastruktur-Provider in irgendeiner Form, ja, der halt wirklich nur das Kabel ist und die Technik, sowas wie, ich weiß nicht, Identica habe ich mir nie genau genug angeguckt, aber so ein verteiltes System wie E-Mail eigentlich, ja, dass man... Ja, hat genau das Problem, dass es das nicht ist. Können wir dann gleich auch noch drüber reden. So, wir machen am besten gleich den Abriss, was gibt's denn noch außer Twitter? Aber das wäre eigentlich so der Schritt, der jetzt dann nötig wäre, weil Twitter selber hat diesen Status und wird ihn wohl jetzt auch noch über mittelfristige Zeit behalten. Aber diese Art von Dienst, ja, die wäre eigentlich das Interessante für alle Beteiligten, denen in irgendeiner Form die anzubieten. Ja. Ja. Naja, dann lass uns doch gleich mal übergehen zu wohin, wenn das Boot dann tatsächlich irgendwann mal sinkt. Und da gibt es ja mehrere Mitbewerber gerade. Ja. Du hast gerade Identica schon erwähnt, können wir im Prinzip mal mit anfangen. Gibt es am längsten nie schon angeguckt, ja. Ich habe da einen Account und ab und zu habe ich sogar was gepostet, glaube ich, aber schon ein bisschen her. An sich, Identica basiert auf einer Open-Source-Software, die da heißt Status.net. Die wird gebaut von einer Firma, die da heißt Status.net Incorporated. Diese Firma, soweit ich weiß, finanziert sich so über Support- und Business-Installationen, also sprich, dass du irgendwie so ein privates Twitter für deine Firma baust und das dann benutzen kannst. Aus meiner Perspektive passiert da sehr wenig mit der Codebase, also es entwickelt sich nicht in dem Maße, in dem sich Twitter entwickelt und das entwickelt sich ja schon sehr langsam. Und gerade, wo du sagst, das soll so funktionieren wie E-Mail, an sich ist Status.net schon von der Idee her ein föderiertes System, nur leider nicht, was die DMs angeht. Okay. Also ist bis heute nicht drin, dass du DMs über Föderationsinstanzen verschicken kannst, was das Ganze natürlich dann auch so ein bisschen müßig macht. Okay. Ja, aber es ist an sich ein föderiertes System. Es ist eher so ein Jabber, so von der Größenordnung her. Ja, leider so. Nicht ganz. Ja, also du kannst halt Instanzen aufsetzen und ich glaube, du kannst sie miteinander, zumindest was die öffentlichen Nachrichten angeht, kommunizieren lassen. DMs gehen halt nicht. Ja, und das ist halt so meines Erachtens das große Manko an der Föderation, die da eben nicht drin ist. Mhm. Also wenn du sagst Jabba, dann würde ich halt erwarten, dass das auch geht, tut es aber halt nicht. Ja. Okay. An sich ist es halt so, du kannst es dir selber installieren, das ist so ein bisschen Diaspora-Style dahingehend. Es bilden sich natürlich dann trotzdem wieder irgendwie zentralen Knoten, sieht man ja auch bei Jabba zum Beispiel, also was halt wirklich gut föderiert eigentlich, ist das Benutzerverhalten dann trotzdem so, dass dann alle auf jabba.ccc.de rumhängen, weil... Naja, da bin ich der Meinung, das will ich als Nutzer überhaupt nicht wissen. Die sollen das mal verteilt machen im Hintergrund, aber ich will das nicht als Nutzer wissen. Das willst du an sich nicht nur zu wissen, aber wenn es ein verteiltes System wäre, das so föderiert wäre, dann wäre app.net zum Beispiel jetzt halt ein Anbieter, der dir dein cooler Mail-Anbieter, ja, für den du Geld zahlst, weil du bessere Mail-Dienstleistungen haben willst, den könntest du dann auch trotzdem anbieten. Ja? Aber die Infrastruktur ist halt tweet.net oder was auch immer oder Status irgendwas. Ja. Also okay, Identica würde das grundsätzlich, also gibt es grundsätzlich ein gutes Open Source? Gibt es, ist Open Source. Mhm. Da müsste sich halt nur mal so eine Entwicklergemeinde jenseits von Status.net Incorporated finden, die das halt auch wirklich mal vorantreibt. Aber ja, ist auch so halt protokollmäßig, nicht. Aber komplett dokumentiert, auch nicht nur also eine Implementierung, die Open Source ist, sondern so das Protokoll ist spezifiziert, man könnte wirklich auch ich weiß nicht, ob das RFCs sind oder so, aber es ist auf jeden Fall soweit offen. Okay. Ja. Wäre schön, wenn da mehr ginge, tut es aber momentan nicht, aus meiner Perspektive. Kommen wir zu was, wo gerade viel geht, zumindest erweckt es den Eindruck, vor allem monetär, nämlich app.net. App.net hat jetzt irgendwie, wir haben darüber geredet vor 2 Wochen, glaube ich, hat ja dieses, wenn ihr uns hier 50 Dollar zahlt im Jahr, dann machen wir hier sowas wie Twitter, aber halt irgendwie mit einem Businessmodell, nämlich dass ihr 50 Euro im Jahr zahlt, Dollar im Jahr zahlt, und konzentrieren uns dafür halt dann auf unsere Kunden, die dann eben unsere User sind und nicht unsere Werbekunden. Ja. Genau, aber das ist auch wieder eine eigene Infrastruktur und ein eigenes System. So genau, insgesamt. Das ist halt auch komplett closed und proprietary und gedöns. Und auch ein bisschen anders als Twitter. Bisschen anders als Twitter, schwierig abzuschätzen, weil es ist halt momentan gerade so, es gibt eine Alpha-Implementation, die halt so grob irgendwie das tut, was Twitter tut, minus Favs, Retweets. Plus mehr Zeichen DMs, pro Tweet. Aber dafür mit mehr Zeichen. Twitter Stopp. Ohne Favs, Retweets und DMs, aber mehr Zeichen. Ja, genau. Echt, das ist der aktuelle Zustand und das habe ich gebackt. Das ist der aktuelle Zustand der Alpha. Ja. Also wie viele Zeichen hast du denn? 256. Ich würde gerne wissen, wo der Sweet Spot ist. Also ich habe festgestellt, ich habe den Eindruck, man kann dann eher diskutieren mit 256 Zeichen, weil man halt so ein bisschen vorsichtiger argumentieren kann und nicht so draufhauen muss. Keine Ahnung, wo sich das dann in der Diskussion hinentwickelt, ob das gut oder schlecht ist. Dafür sind die Erfahrungen auch noch zu frisch. Aber ich hatte so den ersten Eindruck, dass wirklich eher komplexere Gespräche stattfinden können, was auf Twitter halt schwierig ist. Ich glaube aber, 256 ist zu lang zum Drechseln. Wahrscheinlich, ja. Also da hast du nicht mehr die... Was ist Drechseln? Ja, so ein Tweet hin zu drechseln. Ah, okay. Hinformulieren, weil dass es zu viel noch reinpasst. Ist. Weil es dann schon wieder unübersichtlich ist und noch ein Satz dazu oder noch 2 Sätze dazu. Wahrscheinlich ist 140 sogar ein bisschen zu kurz. Ja. Vielleicht sollte man Initial-Tweets auf 140 bekommen, oder was auch immer, wie das dann heißt, auf 140 begrenzen. Diskussionen drauf. Und Antworten darauf dann irgendwie auf 256 oder so. Sehr schön, ja. Ja, keine Ahnung. Ich habe gerade kurz den Identica-Source-Code aufgemacht und der ist PHP. Ja, ja. Warum sagst du sowas nicht dazu? Das macht doch auch keinen Sinn. Ich kriege doch genug Schläge schon für meine Einschätzung von Identica. Ich kann doch nicht auch noch in der gleichen Folge PHP bashen. Das macht keinen Sinn. Infrastruktur in PHP, nee. Web-Frontend könnt ihr machen, wenn ihr wollt, wenn ihr auch ins Knie schießen wollt, aber nicht was Infrastruktur darstellen soll. Ja, kein Wunder. Und weg mit Identica. Ja, gut. Also app.net hat es gerade frisch gebackt jetzt worden, also es irgendwie hat dann doch 700.000 oder wie viel war es zum Schluss? Hat das jemand offen? Du hast es gerade offen, glaube ich, oder? Sie haben die 500.000 dann relativ locker einen Tag, bevor es auslief, dann doch geschafft. Es sah lange so aus, als kämen sie überhaupt nicht hin. Ja, sie haben aber auch so kurz vorher nochmal ordentlich Support bekommen. Gruber hat es nochmal erwähnt. Und wie gesagt, wenn es dann so kurz vorher ist, dann kann man ja also auch. Ist auch, also ich habe da auch ein bisschen einen Artikel dazu gelesen, wie das so ist mit Kickstarter-Projekten, so rein, wie so die Kurven verlaufen. Und das ist halt im Regelfall so, dass in den ersten 24 Stunden die wichtige Phase ist und in den letzten 24 Stunden und dazwischen ist eigentlich fast schon egal. Ja. Das hat sich hier auch wieder gezeigt. Also die haben irgendwie dann in den 48 Stunden vorm Schluss haben sie so viel Fahrt aufgenommen, dass sie halt dann nochmal 200.000 Dollar übers Ziel hinausgeschlossen sind oder mehr. Ja. Was jetzt passiert da, ist fraglich. Ja, also ich habe dann auch gelesen, dass die Firma, die hinter App.net steht, durchaus auch schon mal Venture-Kapital angenommen hat. Inwieweit das mit App.net zu tun hat, habe ich dann allerdings keinen Artikel mehr dazu gefunden. Klingt jetzt auch nicht so super, keine Ahnung. In jedem Fall ist es halt jetzt was Frisches, muss man gucken, wo sich es hinentwickelt. Ja, also oft ist es ja so, dass Social Networks sich nirgendwo hinentwickeln. Ja, also gerade wenn auch die Zugangshürde eben so hoch ist, in dem Fall ist es dann nochmal noch fraglicher im Prinzip, ob es was wird. Nein. Aber es hat da mal jemand versucht. Ja, und das finde ich halt wichtig. Ja, und im Grunde ist der Gedanke ja nicht falsch. Ich zahle erstmal was, dann habe ich auch ein Incentive, da erstmal aktiv zu sein, weil ich habe ja meine 50 Dollar gezahlt. Ja. Problematisch, und das hatte ich, glaube ich, ja schon mal angesprochen, finde ich aber genau diese 50 Dollar, dass das das Only-Modell ist. Ja. Und das ist halt ungefähr so, die Straße ist kaputt, wir müssen die Schlaglöcher füllen. Wie machen wir das? Wir stellen jetzt überall große Werbetafeln auf und sagen, alle müssen einen schwarzen Anzug tragen, wenn sie über diese Straße gehen, damit die User Experience consistent ist. Hm. Das macht oder Twitter. Und dann sagen die, okay, das ist scheiße, ihr müsst doch nicht einen schwarzen Anzug kaufen. Wir bauen daneben nochmal eine neue Straße und da darf jeder durchgehen, der 50 Dollar zahlt. Mhm. Also das erfüllt halt nicht das Kriterium von dem, dass ich sage, das ist jetzt ein Kabel. Ja. Weil es muss irgendein Konzept geben für die Leute, die sich die 50 Dollar nicht leisten können. Und das Internet ist einfach ein Medium, das ist wichtig, dass da ganz, ganz viele Menschen hinkommen. Hm. Und ich bin auch bereit, was zu zahlen und mehr zu zahlen, wenn es dafür andere kostenlos nutzen können. Ja. Und ich glaube schon, dass es Geschäftsmodelle geben kann, die da dazwischen sind. Also zwischen Twitter, also den Twitter-Weg, das finde ich totalen Irrsinn oder dieser überhaupt, wir müssen uns darüber finanzieren, dass wir jetzt irgendwelche Beschränkungen einführen. Das ist immer scheiße. Aber der andere Weg jetzt hier so, Polohemdenverein zu machen von Leuten, die. Ja, das ist auch das, was da irgendwie schwierig ist an dem Ansatz. Vielleicht irgendwie mit Flatter und wenn du jemanden flatterst für einen Tweet, dann bekommt Twitter davon, also jetzt Twitter als Dollar-Infrastrukturbetreiber, da Prozentsatz von und keine Ahnung. Ja, also ja, meinetwegen. Man kann sich also es gibt viel zurechtspinnen. Was ich noch erwähnen wollte, was nämlich kaum jemand kennt und was ich ist mir jetzt in dem Kontext von App.net und diesem ganzen Twitter wird bald irgendwie anders und wir haben Angst, noch wieder aufgefallen ist, es gibt ja noch Hello. Ich erinnere mich dunkel. Genau, wir haben da alle mal einen Account angelegt. Ich auch, habe ich festgestellt. Ich wusste das auch nicht mehr. Mhm. H-E-E-L-L-O. Und also die machen im Prinzip die ganze Zeit schon sowas wie Twitter, schon ein Jahr, ja, und benutzt keiner, also niemand, den ich kennen würde zumindest. Wodurch es mir jetzt wieder aufgefallen ist, sie bringen jetzt eine neue Version raus, die irgendwie super toll und alles besser und was nicht alles hat. Da werde ich einen Blogpost verlinken, wo sie irgendwie nochmal schreiben, warum das jetzt besser ist oder warum es besser wird. Ist mir auf jeden Fall wieder aufgefallen, dass es das hier auch noch gibt. Das Schönste so, ist, dass der zweite Treffer von Hello bei Google Hello und Twitter ist. Der Twitter-Account von Hello. Ja, so sind halt die Machtverhältnisse. Ja, da kann man halt auch nichts machen. Nun ja, das soweit zu unserem Abriss Twitter und Co., glaube ich. Oder hat noch jemand... Ja, ich wollte nur mal gucken, ob App.net irgendwie föderiert ist. Also ich habe ein bisschen in der Speck gerade rumgelesen, die da schon so halbwegs... Also die ja noch im Aufbau ist, ja, keine Ahnung, wie lange die brauchen, bis sie ein funktionierendes System am Start haben. Mhm. Nichtsdestotrotz steht es dann nicht so. Also es klingt so, als wäre es auch ein zentrales Kabel. Ja, ja. Was ein bisschen schade ist. Ja. Weil das wäre schon so, dass das andere Kabel, also andere Kabelanbieter existieren können, wäre an der Stelle schon wichtig. Ja, damit so ein Ding auf Dauer erfolgreich wird, glaube ich. Das ist also dieses, sie wollen ja nicht Kabel sein, sie wollen ja User Experience anbieten. Ja, und wenn du User Experience anbieten willst, dann kannst du halt nicht föderieren. Das schließt sich halt so ein bisschen gegenseitig aus. Hm. Ja, also es wäre schön, wenn es das Kabel gäbe, aber... Vielleicht brauchen wir ein Kabelschutzrecht. Kabelschutzrecht. Und die kassieren dann einfach das Geld von den Internetzugangsanbietern. Das klingt gut. Vielleicht könnte die GEMA irgendwie auch da einziehen. Es müssen praktisch auch Third-Party-Partys erlaubt, muss es erlaubt werden, dass sie sich an Messages dranhängen. Weil es ist ein Nachrichtenübermittlungsdienst. Ja, gut. Bevor es dann noch unkonstruktiver wird, kommen wir einfach zu komplett aus der Luft gegriffenen Gerüchten, nämlich das iPad Air. Ja. Ja, du hast mir davon erzählt, ich habe das irgendwie nicht mitbekommen, weil ich so gerade im Grobe ein bisschen ignoriere. nicht absichtlich, sondern weil ich irgendwie anderweitig viel zu tun habe und dann irgendwie nicht Grober lese. Aber Grober ist der Ansicht, es kommt ein kleines iPad und nennt es das iPad Air. Warum? Warum nennt er das iPad Air? Weil er denkt, so Kernalleinstellungsmerkmal wird sein, dass es sehr, sehr leicht ist. Ja, okay. Das ist wirklich so wegen so, weil für so ein Einhand-Device, was ja irgendwie so das iPhone ist, aber das iPad schon irgendwie nicht mehr so ganz, ja, weil es schon so ein bisschen schwerer, ist es durchaus ein Kernfeature, dass das Gewicht echt easy ist. Ja, und was wiegt denn dieses Nexus 7, das du gerade in der Hand hast? Wenn ich es denn wüsste gerade, ich wollte es gerade nachgucken, bevor ich jetzt was erzählen sollte. Das Nexus 7 ist auf alle Fälle ein bisschen zu schwer. Okay. Ja, also das Nexus 7 nochmal so in ein Drittel leichter oder so wäre auf alle Fälle sinnvoll. Gib mir das mal schnell, so, um abzuschätzen. Ach ja, das ist gut schwerer als ein iPhone. Ah, ich weiß nicht, ob man das so beurteilen kann an der Stelle. Doch, ich bilde mir das schon ein, dass das schwerer ist. Also bei den Größenverhältnissen ist es ganz, ganz schwer, sowas zu beurteilen. Was ich interessant finde, war, dass der Kindle... Nicht viel, aber ein bisschen, glaube ich. Der Kindle hat irgendwie so 200 Gramm oder ein bisschen über 200 Gramm auf der ähnlichen Größe hier. Ja. Und das iPad Air, wenn es denn so wie es jetzt angedacht ist, wenn man es wirklich eher nennen sollte, wäre dann so bei 300 Gramm, 320. Okay. Und deshalb wäre interessant eigentlich, was beim Nexus jetzt für ein Gewicht herrscht. Weil ich denke, es ist so auf Dauer auch ein bisschen zu schwer für die Einhandgeschichte. Aber im Verhältnis zum iPad ist es ultra leicht. Ja, also das ist schon so. Also ein iPad würde ich nicht die ganze Sendung über so in der Hand halten wollen. Mhm. Überhaupt nicht. Und bei dem Nexus geht es gerade so. Grenzwertig, finde ich. Ja, ja, das lege ich schon gerne mal wieder ab, aber das habe ich auch eine Zeit lang in der Hand. Also beim Kindle weiß ich auf jeden Fall, den spürt man halt nicht. Also da ist halt irgendwie, der fühlt sich eher ein bisschen zu flimsy, irgendwie so ein bisschen zu, da ist ja nur Luft mit Plastik drumherum an, also keine Ahnung. Ja, aber Onkel Gruber sagt, das neue iPad oder ein neues iPad wird kommen, das kleiner ist als das bisherige. Irgendwie, wie groß soll das dann auch so Nexus 7 Format? Ja, die Idee ist auch, dass es nicht wie das große iPad, er hat ein bisschen länger drüber nachgedacht, das ist ja der Titel von dem Blogpost, dass es nicht einfach das iPad in kleiner ist, sondern eher von der Aufteilung her, so wie es Nexus oder auch also wie der Touch. iPhone in größer quasi. Genau, das iPhone in größer, das heißt oben und unten vielleicht ein bisschen mehr Platz für Finger und Knöpfe, aber links, rechts nicht. Ja. Ich hab gerade, als ich iPhone in größer gesagt habe, mir wieder vorgestellt, du hast ein Telefon in der Hand und du siehst plötzlich wieder total klein aus. Ich habe mich ja totgelacht, wie ich jemanden mit einem Galaxy irgendwas gesehen habe, so einem größeren Telefon, in der U-Bahn letztens, weil das hat genau für mich schon so ausgesehen, als wie das, was ihr euch vorgestellt habt, wenn ich das gemacht habe letzte Woche. Und das war auch schon lustig. Mhm. Das ist auch schon zu groß. Die Zukunft wird lustig, kann man auf jeden Fall festhalten. Aber so, wenn man hier das mal anguckt, also man müsste es noch in einer Hand so die volle Breite umgreifen können, ganz entspannt, glaube ich. Das ist für so ein Tablet ganz wichtig. Für so ein kleines. Und ich weiß nicht, wie sie das mit 3:4 dann auch noch gut hinbekommen. Also ich habe ja noch schon relativ große Pranken und ich kann das Nexus so so. Die Frage ist, es dann wirklich 3:4? Also gerade wenn es vom iPhone weg und das iPhone wird ja dann auch noch Longphone. Ja, also muss man gucken. Ganz schwierige Fragen an der Stelle, weil eigentlich, wenn ich so, umso mehr ich dieses Nexus bediene, merke ich eigentlich, dass so Standard Phone UI halt funktioniert drauf. Mhm. Ja? So, weil es ist groß genug, also das will man eher, es ist eher ein großes Telefon als ein kleines Tablet. So. Also es ist quasi, also man könnte quasi die iPhone Retina UI auf einem iPad Air Non-Retina sich vorstellen. Das wäre so das Umgekehrte von dem, was jetzt gerumort wird gerade. Ja, ja, genau. Aber ja, also es ist ein großer iPod, wirklich. Mhm. Und er ist halt nicht Retina, aber das macht alles kaputt. Das kann man nicht machen, weil das die kompletten Metriken zerstört. Außer es ist nur für Kinder und Senioren gedacht. Ja, ja, es bleibt spannend. Wie gesagt, alles aus der Luft gegriffen. Aber wir haben mal drüber geredet. Und wenn es dann passiert, können wir sagen, habt ihr hier auch schon gehört. Ja. Was ihr hier auch schon gehört habt, und zwar schon viel öfter, als es allen von uns lieb ist, ist die Geschichte des J.A. Die sich diese Woche wieder in weitere Absurditäten fortsetzt. Wir sprechen von Herrn Assange. Herr Assange befindet sich gerade immer noch in Großbritannien während des Podcasts, oder? Jein. Ja, also eigentlich befindet er sich ja in Ecuador. Ah, okay. Aber auf diesem kleinen Fleckchen Ecuador, das in London ist. Ah, in der Botschaft. In der ecuadorianischen Botschaft in London. London, richtig. Da bin ich, glaube ich, vorbeigelaufen. Ich in London war, weil ich war da so in dem Botschaftenviertel. Mhm. Aber Ecuador, weiß nicht genau, wo das war. Aber zumindest, ich bin da so durchgelaufen. Ja, also wir haben irgendwie alle diesen Livestream geguckt auf Reuters, wo irgendwie Reuters eine Kamera aufbaute vor der ecuadorianischen Botschaft. Da liefen dann auch ganz viele Leute immer vorbei. Ich habe das nicht geguckt, das wäre echt interessant gewesen. es passierte aber nichts und es passierte nichts über 4 Stunden lang. Mhm. Das kann man insgesamt auch diesem ganzen Ding zusammenfassen. Was jetzt im Endeffekt passiert ist, er ist ja schon vor geraumer Zeit in diese Botschaft geflüchtet und um sich der Strafverfolgung zu entziehen, also ist er noch nicht mal Strafverfolgung, ist ja erstmal nur Überführung zur Befragung, aber das nur außen vor. Er hat auf jeden Fall jetzt wie heißt das auf Deutsch? Bail, Auflagen zur Bewährung? Bewährungsauflagen? Nee, es ist anders. Das ist ja irgendwie so. Gibt es das bei uns überhaupt? Ja, so, keine Ahnung. Können wir uns Pfand hinterlassen, um dann nicht im Gefängnis zu sein? Also ich merke, ich habe zu viele amerikanische. Ich auch. Und schon lange nicht mehr auf Deutsch. Dings da geguckt. Kaution. Ja, Kaution. Haftkaution. Kaution. Na, auf jeden Fall ist er jetzt eben flüchtig dahingehend, dass er irgendwie gegen seine Auflagen da verstoßen hat und sich unerlaubt entfernt hat, nämlich Richtung Botschaft. Und da bevölkert er jetzt ein kleines Zimmer und hat Asyl beantragt. In Ecuador. Dann hieß es irgendwie vor einer Woche, oh ja, er hat Asyl bekommen, woraufhin dann der, ich weiß gar nicht, was der Präsident oder also ich glaube, irgendjemand aus der ecuadorianischen Regierung ist auf Twitter tatsächlich mit Verified Account und hat dann getwittert, nee, ist ein Gerücht, stimmt gar nicht. Und die Entscheidung fiel dann jetzt eben am Dienstag. Ob dieses Asyl gewährt wird oder nicht. Im Vorfeld hat dann Großbritannien Ecuador gedroht, dass im Falle eines Falles durchaus auch der Botschaftsstatus der Botschaft aufgehoben werden kann, aufgrund von irgendwelchen seltsamen Gesetzen, die damals wegen Terrorismusbekämpfung erlassen wurden. Mhm. Was dann eben bedeuten würde, dass man diese Botschaft stürmen darf als Polizei. Was man ja sonst nicht darf nach der Wiener Konvention, weil die Wiener Konvention irgendwie festlegt, Botschaftsgelände sind extraterritorial. Das heißt, sobald ich mich in die Botschaft begebe, bin ich nicht mehr in Großbritannien. Und da hätte dann die Polizei von Großbritannien natürlich herzlich wenig zu suchen in Ecuador. Mhm. Okay. Das war dann natürlich auch, das gab dann einen großen Affront, dass irgendein Diplomat aus dem Foreign Affairs Ministry da irgendwie Ecuador droht, jetzt mal schnell die Botschaft aufzuheben. Mhm. Da ging es dann hin und her und im Endeffekt ist jetzt Stand der Dinge, er hat diplomatisches Asyl gewährt bekommen, was so viel bedeutet wie, er darf da in der Botschaft wohnen. Sobald er aus der Botschaft aber rausgeht, hat die Polizei natürlich wieder Zugriff auf ihn und würde ihn verhaften. Okay. Es gibt jetzt relativ wenig Perspektiven für den Herrn A. Punkt. Er könnte ecuadorianischer Staatsbürger werden und dann den diplomatischen Status erhalten, ja, was er jetzt eben noch nicht bekommen hat. Das gab es ja irgendwie im Vorfeld dann auch Fehlmeldungen, er wäre jetzt Diplomat. Das ist nicht so, aber wenn er jetzt Staatsbürger werden würde und dann Diplomat werden würde, noch obendrauf, dann wäre halt wirklich, hätte er diplomatische Immunität und könnte tatsächlich rauslaufen aus der Botschaft und nach Hause, was dann Ecuador wäre, fliegen. Okay, aber das ist jetzt, der Gedanke wird nur deswegen gesponnen, weil diese ganze Geschichte sowieso schon so absurd ist. Ja. Aber auch, weil die Fehlmeldung entstanden ist, dass er Diplomatenstatus also, hat. Die Fehlmeldung kam halt daher, weil es Diplomatic Asyl ist, also so diplomatisches Asyl. Und das halt verwechselt wurde mit Diplomatenstatus und Asyl. Ich bin ja inzwischen schon gespannt, wie das in einem Jahr dann ist, wenn die Newsroom-Folge dazu rauskommt. Das habe ich mir eben letztens auch gedacht, ja. Das ist echt, Ja, wenn also insgesamt ein riesiges Affentheater nach wie vor. Mittlerweile checken die Medien jetzt auch langsam, dass es eigentlich zunehmend nur noch Kasperle-Theater wird. Also ich habe jetzt irgendwie auf Tagesschau habe ich einen interessanten Kommentar gehört mit Kasperle-Theater und irgendwie im Guardian habe ich, glaube ich, auch was gelesen dazu, wo wirklich mal so aufgerollt wird, was der Typ da überhaupt noch will und warum er sich nicht einfach mal so warum er diese Verschwörungstheorien mal sein lässt, dass er irgendwie aus Schweden komplett abgeholt wird von den schwarzen Helikoptern und dann irgendwie eingebuchtet wird in Amerika und halt einfach mal so sich dem Rechtssystem übergibt, weil wir sind ja irgendwie hier schon noch, also Schweden und UK und so, könnte man jetzt schon vermuten, sind noch Rechtsstaaten. Ja. Im Gegensatz zu Ecuador übrigens. Aber ja, jedenfalls ist die... Das wäre ja der geilste Ausgang der Geschichte. Er kriegt diesen Status, geht ab nach Ecuador und dann kommt die Amerika vorbei und sackt ihn ein. Genau, da kommt das CIA und holt ihn mit dem schwarzen Helikopter. Das wäre super. Ja. Jedenfalls ist die ganze Geschichte relativ verknäult und da wird ja auch der Grund seiner Anklage die ganze Zeit vermischt mit dem ja, wie und was und mit WikiLeaks, womit es eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ich habe da viele Twitter-Diskussionen verfolgt und es geht auch immer noch die mehr um, es ging ja um ein geplatztes Kondom, was überhaupt nicht wahr ist. Es ist also man muss nochmal diese Anklageschrift lesen, dann ist man sich durchaus der Ernsthaftigkeit der Beschuldigungen zumindest im Klaren und dann kann man ja immer noch diskutieren, was dann passieren soll, aber dass diese Beschuldigungen irgendwie auf einer Basis stünden, die nichts mit dem zu tun hat, was wir irgendwie als westliche Werte festlegen würden, das ist halt totaler Propagandamist, den halt die Anwälte von Assange und Assange selber halt ständig irgendwie propagieren. Also der behauptet ja irgendwie, Schweden wäre Saudi-Arabien in feministisch. Ja? So ist ein Assange-Zitat. Und das ist halt nicht der Fall. Nein. Also das, was in Schweden illegal ist, ist bei uns auch illegal. Und ich verlinke an der Stelle auch mal so die passenden Artikel, dass man sich da mal informieren kann und nicht immer diesen Blödsinn vor dem geplatzten Kondom erzählen muss. Ja, ich habe jedenfalls ein bisschen die Differenzierung auf Twitter vermisst. Ja. Denn man kann es durchaus seltsam finden, dass UK, Ecuador droht, den Status aufzuheben, was aber wieder völlig was anderes ist, als die Story, warum der da ist überhaupt. Genau. Aber was ich total seltsam finde, ist, dass er zu so einer, für manche so zur Heilsikone geworden ist und für die anderen halt der Teufel, der Teufel halt. Also ich verstehe nicht, warum so viel in diesen Mann rein interpretiert hat. Er ist eines Verbrechens angeklagt und das kann man aufklären oder auch nicht. Manchmal kann man es ja auch nicht aufklären, aber man kann zumindest den normalen Weg gehen, das abzuhandeln und gut ist. Aber in diesen Mann noch mehr rein zu interpretieren, verstehe ich wirklich nicht. Und ein bisschen kommt es mir auch so vor, wie so damals in den 70ern, wo plötzlich Leute, die sich so kommunistisches Label aufgeklebt haben, plötzlich alle toll waren, weil sie halt dieses Label aufgeklebt hatten. Und Assange macht das halt mit WikiLeaks ganz gut, dass er sich das ans Revier packt. Er hat ja auch was damit zu tun und nicht wenig. Aber naja, ich glaube, also langsam braucht er da seine seinen Status langsam schon auf, zumindest den Medien gegenüber. Ja, also wenn du irgendwie die Menschen anguckst, die da mit Guy Fawkes-Masken vor der Botschaft rumhüpfen, klar, für die ist er immer noch der Held und der freie Informationsbringer. Aber spielt es eine Rolle? Warum spielt es eine Rolle, das wenn jemand, der freie Informationsbringer ist, was man der kann auch anerkennen kann, warum spielt es eine Rolle, wenn der beschuldigt wird, ein Verbrechen begangen zu haben? Nehmen wir doch mal ein unverfängliches Verbrechen, wie der hat einen Bankraub gemacht, ohne jemanden umzubringen oder Diebstahl oder was weiß ich. Da würden die Leute dann auch sagen, wahrscheinlich würden die dann auch sagen, ja, aber der darf doch klauen, der ist doch unser Heilsbringer. Ich glaube, das wär weniger so, weil es ist halt gesellschaftlich viel anerkannter, eine Vergewaltigung anzuzweifeln als einen Bankraub. Ja. Ich weiß es nicht. Also wenn du dir die ganze Schwarzgeldaffäre und so weiter anguckst, wer da gut rausgekommen ist, auch mit einfach mal Klappe halten, ja, so unser lieber Altbundeskanzler, der einfach, nö, sagt er nichts, ist Ehrenwort, ja, auch mit so einer Haltung, die er wirklich, da ist er auch rausgekommen, es wurde auch angezweifelt, ob das dann stimmt oder nicht. Ich weiß nicht, ob die Parallele funktioniert an der Stelle. Aber ich bin mir unsicher, ob das mit dem Bankraub genauso funktionieren würde als Verschwörungstheorie. Weil, das ist auch ein ganz anderes gelagertes Verbrechen, weil vom Bankraub gibt es im Zweifelfall mehr als einen Zeugen und es hinkt einfach total, glaube ich, ist meine Aussage an der Stelle. Ja, aber nichtsdestotrotz, diese ganze Geschichte stinkt zum Himmel und ich hätte eigentlich gerne, dass sie vorbei ist, nur dass sie endlich vorbei ist. Ja, und ich meine dazu, dass die nichts mehr mit der Internetszene zu tun hat. Nee. Oder mit Meinungsfreiheit oder was weiß ich, sondern das ist halt ein spezieller, sehr seltsamer Fall. Ja, das ist ja Assange und sein Fanclub im Prinzip, ja. Deswegen weiß ich auch eigentlich gar nicht, warum ich mich dazu äußern sollte. Gut, dann lassen wir es an der Stelle damit und kommen über zum Martin erzählt euch, was toll ist und was nicht. Was nämlich nicht toll ist, ist Music.app. Okay, ich mach's mal auf. Auf dem iPhone. Nexus 7 auch eine Music.app. Mhm. Heißt nicht auch .app? Ich weiß nicht, ob sie dort App heißt, aber sie heißt Music. Das heißt anders. Ja. Sie heißt irgendwie Music. Ja, was ich nämlich festgestellt habe, und das mache ich jetzt gar nicht an sichtbarer UI fest, sondern an anderer UI oder UX ist es dann schon fast, dass die Musik-Apps saugt. Und zwar nämlich, wenn du Kopfhörer aufhast und dein Telefon in der Tasche ist und du den nächsten Track vorspulen willst oder irgendwie mal kurz pausieren, dann gibt es ja diese Geste, also Geste ist es auch ein bisschen übertrieben, aber du kannst ja den Knopf zweimal drücken und dann springt er zum nächsten Lied. Mhm. So. Und wenn du ihn einmal drückst, dann pausiert er. Okay. Wenn du jetzt allerdings zu schnell den Knopf drückst, dann pausiert er auch. So. Zumindest mit meinem Kopfhörer. Zu schnell. Also wenn ich zu schnell doppelklicke, dann zählt es als ein Klick. Bei Musik.app oder überhaupt? Überhaupt. Überhaupt, okay. Überhaupt. Der Punkt ist jetzt, Musik.app macht dann eben nichts. Ja, pausiert und ist still und du weißt nicht, springt er jetzt zum nächsten Track gerade oder pausiert er jetzt? Und dann wartest du ein bisschen, drückst nochmal, merkst, ich habe pausiert und dann versuchst du es nochmal mit Doppelklick und dann geht's irgendwann. Was bei Spotify als Beispiel, wie man es richtig macht, viel besser ist, Spotify quittiert seine Anweisung über den Kopfhörer nochmal mit einem Signalton. Mhm. Nämlich, wenn du pausierst, macht es einmal lange Düt und wenn du vorspringst, macht Düdüt. So. Mhm. Und dann weißt du, was habe ich jetzt gerade gemacht? Hast Feedback bekommen, so User-Interface-technisch und musst nicht immer so im Dunkeln tappen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil du dein iPhone gerade in der Tasche hast. Und an dem Punkt habe ich gemerkt, so mittlerweile überholen teilweise die Third-Party-Anbieter selbst bei Kernfunktionalität schon Apple auch ein bisschen, was die User-Experience angeht. Ah, okay. Also Music-App, du meinst den ehemaligen iPod. Den ehemaligen iPod, richtig. Zählt das mal nicht Samsung. Ja, also Samsung, wenn ihr zuhört, Dings quittieren beim Vorspulen. Ja, wobei Siri macht ja so Töne. Ja? Wenn Siri startet und vorbei, dann machen sie sowas. Ja, genau. Vielleicht kannst du mit Accessibility auch was anmachen, dass sowas generell passiert. Weiß ich nicht. Habe ich ja noch nicht gesehen. Ja, interessant. Ja, aber ich weiß aber nicht, wie sehr es mich nerven würde, dass die Töne kommen. Also es gibt ja schon so Töne, die man Also ja, die Töne müssen natürlich angenehm sein. Also bei Spotify sind die so halbwegs okay, finde ich. Ja, und schon auch abschaltbar sein, finde ich. Also, so, ja, also die Lautstärke, also mir ist zum Beispiel auf dem Mac ganz wichtig, dass die Lautstärkeregelung abschaltbar ist, dass man das hört. Gleichzeitig hätte ich es auf dem iPhone ab und zu ganz gerne, dass ich höre, wie laut und leid. Das ist auch dieselbe Geschichte, genau. Habe ich aber noch nicht geguckt, ob es das gibt. Ja. Aber das ist mir letztens aufgefallen vor ein paar Wochen und ich wollte es im Podcast unbedingt erwähnen und das habe ich jetzt gemacht. Ich will auch ein nicht visuelles, sondern Audio-Feedback. Audio-Feedback, ja. Nee, ich habe nur das richtige Adjektiv gesucht und finde das nicht. Ja, es ist problematisch. Ja. Ich verzweifle da jedes Mal. Es wird immer audiovisuell genannt, dann. Ja, nee, ja. Ohne die visuelle Seite. Also ich hätte gerne Feedback auf die Ohren, wenn ich was drücke. So. Audil. Audil. Ja. Gut. Oh, wollen wir da, das ist so traurig. Also, wenn du ganz kurz, wenn du noch bei Siri gerade warst, hat sich man used ja nicht Fanboys, sondern man hört es, ein Hörer gemeldet, dass wohl das Voice-Over von den Bedienungshilfen besser ist, wenn man Siri-Deutsch eingestellt hat. Ah, Siri-Deutsch. Also, nicht Siri-Deutsch, sondern wenn man Siri-Deutsch eingestellt hat. Ja. Ah, okay. Konnte ich jetzt nicht nachvollziehen oder ausprobieren, aber vielleicht ist es ja ein Tipp. Okay, interessant. Verstehe dass ich der dann nochmal irgendwie Sprachkram runterlädt. Ja. Aber das traurige Thema auf der Agenda. Ja, das traurige Thema, EA hat recht. EA hat recht. man kann Unmengen von Geld abgreifen in diesem App Store, wenn man irgendwie seltsame Spiele baut, die hauptsächlich In-App Store-Verkäufe verkaufen. Ja. So in diesem konkreten Falle, wie heißt das gute Ding? CSR Racing. Ja, CSR Racing. CSR Racing ist ein gratis Autorennspiel, soweit ich das verstanden habe. Ich habe das selber nicht runtergeladen. Also, übertreib's mal nicht. Also du erinnerst dich an dieses Spiel, weil du hast, ja, das ist dieses, du hast was, den Verpinscher gesehen, ja, wie genau. Er Craig Federini mit so Air Force One versucht hat, so gegen das iPad. Richtig. Dieses der WWDC Keynote bekannte Drag Racing. Wo wir uns alle gedacht haben, what the fuck ist das für ein Spiel? Irgendwie super OpenGL-Grafik und dann du hast einen Knopf zum Gas geben und zum Schalten. Ja. Und das war's schon. Ja. Und, aber man das kann ganz ja schon viele tolle Autos kaufen. Das gab's auch damals schon, Spiel. Weiß ich nicht. Genau. Man kann ganz viele tolle Autos kaufen. Es geht um Sammeln und Jagen. Und ich meine, Einbuttonspiele sind ja an sich in Ordnung. Ja, da wollen wir ja gar nichts dagegen sagen. Da gibt's ja auch ganz tolle Vertreter. Und das Spiel kann man auch, ich habe es extra runtergeladen und noch eine Runde gespielt wenigstens. Man kann das Spiel auch spielen, ohne Geld auszugeben, aber man kommt an den Dialogen, kauf mal oder melde dich auf Facebook an und spam deine Freunde zu, kaum vorbei. Man muss da schon immer sehr gut aufpassen, was die In-App-Währung ist, was die äußere Währung ist und so weiter. Also ich glaube auch schon, dass es sich gut eine Menge Fehlkäufe auch einhandeln, weil wenn du mal was machen willst, wo du zu wenig Geld hast, kommst du immer sofort in den Store, ja, wo du dir dann dein Gehalt zahlen kannst in unterschiedlichen Größen. Ja, es gibt irgendwie jeweils vier oder fünf Größenordnungen von Kohle, die du dann dir kaufen kannst, also In-App-Kohle, mit der du dann wieder Sachen machen kannst, plus Goldmünzen, die du schwieriger kriegst, für die du eben andere Sachen machen kannst. Also im Endeffekt funktioniert das Spiel an der Stelle, also der Umsatz des Spiels funktioniert darüber, dass Leute Geld zahlen dafür, dass sie schneller dieses Spiel spielen dürfen. So, das ist so. Also du kannst eben Autos kaufen und nicht zu wenige und Kram wahrscheinlich auch. Ja, und an sich ist es dieses Geschäftsmodell ja eins, das, mein Gott, kann man irgendwie mit leben. Ich meine, bei Tiny Towers gab es das auch schon und das ist ja nicht so, als hätten sie es irgendwie neu erfunden. Nee. Aber was mich schon auch stutzig macht, dass sie echt im Monat 12 Millionen Dollar einnehmen mit nur diesen In-App-Käufen. Ja, es ist ja nicht so, als gäbe es in diesen In-App-Käufen Dinge, die jetzt ganz normal für dieses, wir kaufen uns dieses Spiel zurecht. Ja, es gibt zwei, drei Dinge, die man freischalten muss und die muss man halt bezahlen. Nee, es gibt nur diese In-App-Währungen. Und also mich macht das, stimmt das traurig. Ja, es hat mich auch so ein bisschen frustriert. Aber so ist es halt. Ich glaube, es ist aber auch kein nachhaltiges Ich hoffe, Ding. Aber man so, sieht das zumindest ja so ein bisschen an Zynga gerade. Ja, die Frage ist, wo Zynga da hingeht, genau. Die andere Geschichte ist, wir haben ja kaum irgendwie, die Gamescom ist, glaube ich. Aber, ja, die Gamescom ist. Da haben wir man merkt nicht viel davon, aber es ist sonst, die Gamescom. Ansonsten kaum darüber berichtet, aber eben, weil ich gemeint habe, EA hat recht, es gab, glaube ich, auf Heise so einen Artikel, dass EA gemeint hat, die Zukunft der Spiele liegt genau in diesem Bezahlmodell. Ja? Free-to-play und dann nachkaufen. Das heißt, wenn so ein Großer wie EA da auch auf den Zynga-Zug aufspringt, irgendwie wird es nicht besser, alles. Ja. Wir beobachten das mit Sorge. Aber wo EA und Gamescom, ich glaube, EA ist das ja mit Origin, oder? Ich glaube schon. Gibt's heute noch? Ja, ja, also das ist dieses dieser Steam Dings da, was nicht Steam ist. Sorry, ich war jetzt ungefähr bei Wing Commander und Nee, das ist nicht Wing Commander Origins, es ist Origin. Mhm. Das gibt es jetzt dann demnächst auch für Mac und für iOS wollen sie wohl irgendwie auch irgendwas machen und Android sowieso und aber so die und Linux irgendwie auch. Aber die Meldung war hier Mac und Linux demnächst auch, werden auch mit Origin beglückt. Dann. Okay. Was ja im Kontext von PC bisher dadurch aufgefallen ist, dass es irgendwie Spyware installiert und dass es keiner haben will. Aber ja, so ist das. Gut, das nur am Rande. Und dann kommen wir mal zu der Feedback-Sektion, die ich in den vergangenen 2 Wochen wieder sträflich vernachlässigt habe. Insofern hat sich da was aufgestaut, unter anderem eine Antwort von einem Hörer für einen Hörer. Ja, servus Fanboys, hier ist der Christian aus München. Ich möchte Antwort geben auf eine der Höreranfragen aus der Folge 78 und sofern mir die Zeit noch bleibt, auch eine Frage stellen. Doch zunächst zur Antwort betreffend der Anfrage vom Robert aus Berlin. Der suchte nach einer Office-Lösung, bei der es möglich ist, Dokumente zu sharen und dabei sicherzustellen, dass die Daten nicht irgendwo weltweit verteilt in irgendwelchen Rechenzentren liegen. Da kommt weder iCloud noch Google Docs in Frage, völlig richtig, aber die Lösung kommt dieses Mal tatsächlich aus dem Hause Microsoft, nennt sich Office 365 und ist die Antwort der Redmonter auf Office in der Cloud. Dort ist also sichergestellt, dass die Daten zumindest in Europa bleiben, entweder im Rechenzentrum in Amsterdam beziehungsweise im Rechenzentrum Dublin. Es wird auch vertraglich zugesichert. Die zweite Lösung, die es gibt, ebenfalls von Microsoft. Einige Dienstleister hier in Deutschland bieten auch das sogenannte Hosted Exchange an. Das läuft dann in deren Rechenzentrum hier in Deutschland und da kann man das ebenfalls sich vertraglich zusichern lassen und hat dann eben auch SharePoint beispielsweise mit dabei und die Office-Produkte und kann dann also Excel, Word und was es da sonst noch alles gibt, tatsächlich sharen und sicher sein, dass die auch in Deutschland bleiben. Ja, ich hoffe, damit die Frage für den Robert beantwortet zu haben. Ich habe jetzt hier sozusagen mal ein bisschen Amtshilfe geleistet. Amtshilfe deswegen, weil ich auch Podcaster bin und zusammen mit 2 Kollegen einen sogenannten Nischen-Podcast mache. Wir sprechen konkret IT-Händler an, also alle, die ihr Geld verdienen mit dem Verkauf von Hardware, Software und Dienstleistungen. Und diesen indirekten Vertriebskanal nennt man eben Channel und so heißt auch der Podcast, nämlich Channelcast, zu finden unter channelcast.de oder auch in iTunes. Vielleicht gibt es ja hier auch ein paar dabei, die ihr Geld damit verdienen, mit Computerhandel und Softwarehandel. Dann wird es uns natürlich freuen, wenn ihr mal bei uns reinschaut. Wir haben viele Marktinformationen und beobachten sehr genau auch, was die Hersteller so treiben und beleuchten und analysieren das. Ja, viel Spaß noch und meine Frage stelle ich einfach irgendwann anders. Macht's es gut, servus. Dankeschön. Ist es ein bisschen spät, irgendwie 4 Folgen Verzögerung oder so, aber immerhin, vielleicht hilft es ja noch. Wir kommen ja jede Woche, das ist ja nur ein Monat. Immer ganz. Genau, ich habe hier noch eine Frage tatsächlich auch, die wir beantworten können. Hallo Fanboys. Ich habe eine Frage zu Safari 6 und der Unified Search Bar. Und zwar, gibt es eine Möglichkeit, eine andere Suchmaschine außer die 3 voreingestellten dort zu verwenden? Irgendein Terminal-Befehl oder ein Script oder irgendwas in der Richtung? Ich habe jedenfalls nichts gefunden leider bisher, würde aber gerne eine andere Suchmaschine dort in der Autocomplete-Suche verwenden, also wie zum Beispiel DuckDuckGo. Ja, vielleicht habt ihr ja was. Danke. Ja. Die einfache Antwort ist, nein, es gibt da keine Möglichkeit. Die nicht ganz so einfache Antwort ist, ja, es gibt da eine Möglichkeit, aber man muss ein bisschen hacken. Und zwar gibt es 2 Alternativen. Eine davon ist nicht empfehlenswert. Die nicht empfehlenswerte Variante ist nämlich, mit einem Hex-Editor das Safari-Binary aufzumachen und in diesem Binary die Strings zu ändern, dass die Suchmaschine, meinetwegen Bing, dann DuckDuckGo heißt. Das geht soweit, weil die Bing-URL relativ lang ist, aber das will man nicht machen, weil das Signing dann kaputt geht und man sich irgendwie ganz andere Schwierigkeiten einfängt, potenziell. Was guckst du so gesprengt? Okay. Was man nämlich machen kann, ist, die Jungs von DuckDuckGo oder die Jungs und Mädels von DuckDuckGo, die sind sich dieses Problems durchaus bewusst, dass Apple da nicht nachgedacht hat und irgendwie eine Custom Search Engine sich eintragen lässt. Und was die gemacht haben, ist, eine FAQ zu schreiben. Und in dieser FAQ steht drin, wie man in der Hosts-Datei, also etc. Hosts, Yahoo umbiegt auf die IP von DuckDuckGo. Und dann kann man in Safari, einstellen, dass man Yahoo benutzen würde. Und weil man eben in seiner Host-Datei eingestellt hat, dass es dann nach DuckDuckGo geht und DuckDuckGo an der Stelle die Yahoo-API emuliert, kann man dann tatsächlich DuckDuckGo benutzen. Ich verlinke das. Also meine Damen und Herren, wir stellen fest, Yahoo ist so unbedeutend geworden, dass es anderen Leuten möglich ist zu empfehlen, die Hosts-Datei zu ändern, dass man Yahoo nicht mehr erreichen kann in den Zeiten und es stört keinen. Search.yahoo.com. Okay, aber es ist wenigstens Search.yahoo.com. Immerhin. Aber es ist zumindest so, Yahoo, du weißt eigentlich, das hat geklingelt. Ja? Der Lycos-Hund ist vorbeigekommen und hat dich angepinkelt. Hallo, liebe Fanboys. Ich melde mich hier mit dem Audioboo und zwar zur Installation von Mountain Lion und mir ist da ein ziemlich böser Schnitzer unterlaufen. Und folgendermaßen, ich hatte Firewall 2 aktiviert bei Lion und wollte aus Gründen oder auch Pseudogründen mein System von Grund auf neu installieren. Habe mir dann diesen USB-Stick gebastelt mit Mountain Lion drauf, bin dann rein und dann wollte ich es installieren, installiere ich es und alles hat einfach drüber installiert. Dann dachte ich, Festplatte formatieren. Gut, und dann habe ich auf jeden Fall beim Booten im USB-Stick die Partition, die verschlüsselte, gelöscht. Etwas, was man auf jeden Fall nicht tun sollte, denn dann hat man einfach diese Festplatte, aber hat keine Volumes mehr drauf und kann nichts mehr installieren und man kann aber auch nicht auf die Festplatte zugreifen, weil die verschlüsselt ist. Aber man kann auch nirgendwo die Entschlüsselung eingeben. Ist gut, tolle Sackgasse. Falls es nochmal jemand so gegangen sein sollte, es gibt eine Lösung und zwar kann man natürlich mit diesem Start-USB-Stick auch auf das Terminal zugreifen und da mit dem Befehl diskutil-cs-list erstmal anzeigen lassen und dann muss man da eben den Befehl diskutil-core-storage-delete und dann das Logical-Volume-Group und eben die Physical-Volume-Group eben beide löschen bzw. remove-disk. Da kann man auch mal googeln, im macuser.de-Forum gibt es da Anleitungen dazu. Und danach hat es geklappt und ich konnte mein Mountain Lion auf einer leeren neuen Festplatte, die frisch formatiert war und nicht verschlüsselt mehr, installieren. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie auch vernünftig geht, ob das ein Bug ist. Und also aufpassen mit Verschlüsselung und komischen Sachen im Kern rumfummeln. Ja, also macht weiter so, vielleicht bringt der Tipp ja dem einen oder anderen was. Ciao. Ja, nur damit ich es nochmal verstehe, also zum Installieren mit Diskutility wirklich so die Partition gelöscht. Eigentlich, also so umpartitioniert, das ist, was man mit Diskutility also macht dann. Und damit nicht mehr auf die Festplatte zugreifen können. Okay. Interessant, also mit Diskutility als Programm nicht mehr da was einstellen können, großartig, weil Informationen der Verschlüsselung da mit drin sind, die man vielleicht jetzt entfernt hat. Und wirklich, okay, interessant. Also ich hätte, also wenn ich jetzt so auf der Straße gefragt worden wäre, hätte ich gesagt, okay, machst du Diskutility, repartitionierst du deine Platte. So, wenn du sie eh löschen willst. Und das sollte irgendwie eigentlich immer gehen, weil Verschlüsselung ist ja nur dafür da, dass man dass die Daten, die drauf sind, dass man da nicht drauf kommt, aber nicht, dass man sie nicht platt machen kann. Ja, davor schützt sie ja eigentlich nicht. Kann aber sein, dass es durchaus das ein oder andere Bug hier gibt. Ja. Eine Mischung aus unsupported und Bug. Ja. Also gerade dieses Diskutil UI kann ja nur die Hälfte von dem, was das Diskutility Kommandozeilen-Tool kann. Und da kann man, läuft man gerne mal in eine Sackgasse rein. Aber vielleicht auch ganz interessant ist so die, ich glaube, was er da erwähnt, CS-List. Es gibt ein paar Kommandozeilen-Utilities, um eben Core Storage sich ausgeben zu lassen, den Status davon auch. Also auch wenn man Firewall 2 anmacht, kann man dann gucken, wie weit er schon ist mit dem Komprimieren, weil das macht er dann im Hintergrund, also mit dem Verschlüsseln, das macht er dann im Hintergrund im ersten Durchgang, also das An- oder Ausschalten auch. Und ab und zu braucht man sowas auch. Also ich habe das auch, bevor ich Mountain Lion gemacht habe, wieder ausgemacht erstmal, Ich weiß schon gar nicht mehr genau, wieso. Ich glaube, weil ich das Passwort irgendwie nicht ändern wollte oder was auch immer. Ich wollte es auf alle Fälle wieder weg haben, die Verschlüsselung auf dem Air, bevor ich das installiere. Vielleicht hatte ich im Bauchgefühl, dass es schwierig wird. Ja, aber dann hilft eben auch das Kommando zu einer Utility, damit man gucken kann, wie weit ist er denn eigentlich, weil ich glaube, das sieht man in der UI an sich auch nicht. Ja. Ja, aber vielleicht hilft der Tipp ja dem einen oder anderen, der da irgendwie rumfuscht und dann Sorgen hat. Wir haben noch eine Frage und dann sind wir auch durch mit dem Feedback. Mhm. Hallo Fanboys, hier ist der Live aus München. Erstmal großes Lob für euren Podcast, macht weiter so. Ich habe eine Frage zur Helligkeit in iOS 5.0 bzw. 5.1. Soweit ich weiß, ist es jetzt möglich, dass Apps die Helligkeit des Bildschirms verändern können. Es gibt auch eine App, die heißt Launch Center, die hat ein ganz cooles Feature. Damit kann man die Helligkeit toggeln, das heißt per Knopfdruck zwischen 5% und 95%, beziehungsweise wie man es eben einstellt, die Helligkeit hin und her zu switchen. Das Problem ist nur, wenn man das einmal benutzt und den Bildschirm aus- und wieder einschaltet, ist die Helligkeit so, wie sie vorher war. Ich habe mal in den Einstellungen nachgeguckt. Der Regler der Helligkeit ändert seine Position nicht, egal wie hell der Bildschirm ist. Meine Frage ist hier, haben da die Entwickler der App Mist gebaut oder ist das Ganze durch die API von Apple bedingt? Wäre cool, wenn ihr dazu was sagen könntet. Tschüss. Ja, erstmal Grüße an den Live. Wir haben ja da selber auch Erfahrung mit. Genau, also wir haben ja auch eine App, die die Helligkeitswerte verändert, und zwar ist es die Big Clock. Da kann man, wenn man links rechts draggt oder rauf runter draggt, je nachdem, was man zuerst macht, die Helligkeit verändern für in der App. Ja, was für uns an der Stelle wichtig ist, also einerseits, weil halt bei einer Uhr die Helligkeit wichtig ist einzustellen, andererseits die Idee ist, möglichst viel Strom zu sparen und deswegen eben die Helligkeit des iPhones runterzuschalten. So, das kann man mit einer API machen, aber diese API verändert die Systemhelligkeit nicht. Ja. Jetzt ist es aber so, dass es entweder ich würde es als Bug bezeichnen, aber es ist auf alle Fälle Systemverhalten, dass es Situationen gibt, die Helligkeitswerte zurücksetzen beim Rausgehen aus der App und Situationen, bei denen die Helligkeit jetzt erstmal im Springboard und so weiter bleibt. Ja? Ja. Und also der Entwickler kann potenziell nichts dafür, weil er die API benutzt, aber er kann schon was dafür, weil es als solches anbietet. Aber du hast einfach keine technische Möglichkeit, die Systemhelligkeit einzustellen aus einer App raus. Das geht nicht. Ja. Und wenn er dir das verkauft als solches, dann ist er eigentlich ein Betrüger. So, ganz einfach. Ja, oder er hat nicht verstanden, was er da tut. Was ich an der Stelle für wahrscheinlich halte. Es ist halt einfach, die API ist dafür da, die Helligkeit in deiner App setzen zu können. Mhm. Und dass es manchmal eben so ist, dass wenn du aus der App rausgehst und die Helligkeit so bleibt, wie du sie für deine App eigentlich nur eingestellt hast, dass es halt ein Bug oder ein Seiteneffekt oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es nicht API-dokumentiertes Verhalten. Und das als Feature zu verkaufen, finde ich auch gewagt. Ja, also das normale Verhalten ist, wenn du die Helligkeit veränderst, dann bleibt die so lange, bis du einmal den Lockscreen wieder hast. Ja? Lockscreen wieder an und aus, ändert die Helligkeit zurück. Oder bis das System mal denkt, es muss Helligkeit justieren in irgendeiner Form. Ja, deswegen, so ist das. Und wenn du es als solches benutzen willst, kannst du das tun. Aber es hält halt nicht lange. Ja, und vielleicht beim nächsten Betriebssystem ist es auch schon wieder anders. Genau, also das ist auf alle Fälle ein Seiteneffekt, wie das dann so läuft. Ja. Gut, dann haben wir es soweit. Als nächstes auf der Liste habe ich den Dominik mit seinem Update, wie es denn mit dem Nexus 7 so läuft. Das Nexus 7, ich habe es ja so in der Hand gehabt jetzt ein bisschen, eine Woche. Ich habe zwar nicht ultra viel damit gemacht und ich habe mir aber gedacht, ich erzähle einfach jetzt jede Woche ein bisschen darüber, was ich so gemacht habe und was mir gefallen hat und was nicht. Das Nexus 7 Tagebuch. Genau. Das ist auch realistischer, weil irgendwie, dass ich so viel am Stück benutze, um wirklich tolle Erfahrungen damit zu machen, das sehe ich einfach nicht. Dafür ist es für mich zu sehr ein Nebenbeiprodukt. Ja, aber als was habe ich es jetzt benutzt? Also ich habe es auf der Zugfahrt benutzt, um Videos zu gucken, was relativ easy ging. Die Videos konnte ich drauf kopieren über das USB-Kabel an mein Mac angeschlossen. Dann passiert erstmal gar nichts. Ist auch interessant, weil auf dem Mac brauchst du den Android Transfer Client. Irgendwas musst du da erstmal runterladen. Sagt dir das Tablet auch selber? Also wenn du dann in Einstellungen der USB-Modus gehst und kannst du auch unter android.com/File Transfer, glaube ich, heißt, das ist so eine kleine App. Und dann hast du so eine kleine App, mit der kannst du Dateien hin und her kopieren in verschiedene Unterverzeichnisse. Also die App zeigt einem dann so Unterverzeichnisse an, in denen man was reinkopieren kann. Ich habe es dann mal in Movies reinkopiert, das, was ich auf der Zugfahrt gucken wollte. Und das taucht dann auch in der Galerie einfach auf. So ein kleiner Wermutstropfen dabei war dann gleich schon, dass es in der Galerie ziemlich unscheinbar auftaucht. Also man drückt irgendwie so in diesen Movies und dann hast du ungefähr das hier. Also wenn du jetzt schön getaggte Serien hast zum Beispiel, die zwar Albumart drin haben, aber jetzt nicht in der Grafik drin, welche Folge und welche Episode es ist, was ja ganz normal ist, dass es da nicht mit drin ist, dann siehst du einen Grid von X mal Y, wo einfach jedes Mal dieses Cover da ist und keinerlei Textinformation jetzt, welche Folge das denn ist. Noch schlimmer ist, Hochkant und Querformat haben eine andere Anordnung. Oh. Also hier geht's von im Hochformat geht's von oben nach unten erst und im Querformat geht's, glaube ich, von links nach rechts erst in der Reihenfolge. Das ist so ein bisschen seltsam. Also man ist da leicht verwirrt und ab und zu geht es auch umgekehrt in der Reihenfolge. Also ich weiß nicht so genau, was ist. Und man sieht, man kriegt es dann raus, indem man es dann startet. Und dann sieht man ein bisschen mehr. Also einmal reintappen. Wahrscheinlich gibt es einen viel, viel cooleren Media-Player, der irgendwie alles super macht. Was an sich natürlich möglich ist, weil es ist einfach nur das Movies-Verzeichnis, auf das wahrscheinlich alle Programme in irgendeiner Form Zugriff haben können. Ja. Aber so die Out-of-the-Box-Experience ist da also gerade für Serien wohl irgendwie eher suboptimal. Ja, die war jetzt nicht so dolle. Man kann zwar dann so links-rechts swipen, auch wenn man mal drin ist. Also wenn man sich praktisch in der Situation vertan hat, geht das. Und dann zum Starten Play drücken. Was mir aufgefallen ist, der Player selber hat immer so dieses kleine Play-Symbol oben drauf. Und wenn man Play drückt oder Pause macht, dann macht er auch diese Pause so in die Mitte relativ lange in diesem Symbol und das Play-Symbol auch recht lange in der Mitte, was ich optisch als störend empfinde, wenn ich eine Serie gucken will. Also da finde ich das, was iOS macht, angenehmer, dass du eigentlich nichts siehst, beziehungsweise halt unten so diesen Balken. Ja, das hat halt irgendwie nur an der unteren. Und halt nicht wirklich in genau der Mitte deines Programms, was du gucken willst. Ansonsten hat er relativ lang... Also hat er alles problemfrei abgespielt, was ich mir aber eh schon für meine iOS-Geschichten konvertiert hatte. Also weiß ich nicht, ist ziemlich gut vorbereitet auf Tablet-Fähigkeit. Und es hat relativ lange gehalten. Also das war angenehm. Und dass es leichter war natürlich auch irgendwie ganz schick im Zug, immer wenig Platz, dann doch immer in der Hand halten. Das ging so, aber was mich gleichzeitig gestört hat, ist, dass ich in der Hand halten musste. Ja, weil ich habe halt irgendwie, für mein iPad habe ich halt so ein bisschen das Smartcover oder irgendwas, wo ich so hinstellen kann und das hatte ich halt nicht. Und dann habe ich irgendwie so Zeug rumgebastelt. Aber das habe ich damals beim iPad auch gemacht, wie ich kein Cover hatte. Das ist jetzt nicht wirklich großartig negativ an der Stelle. Jo. So, aber zum Video gucken, also drauf kopieren, gucken, wieder löschen, alles eigentlich eine okay Experience an der Stelle. Okay. Ja. Genau, das habe ich gemacht. Dann habe ich noch das zweite, was ich gemacht habe, war den Wi-Fi-Analyzer mir geladen, der irgendwie jemanden, dir hat jemand auf den Tweet geantwortet, wenn du noch mehr Probleme mit deinem Netz hast, dann nutzt doch den Wi-Fi-Analyzer. Ach ja, stimmt. Und dann habe ich mir den mal geladen, weil ich mir gedacht habe, eigentlich ist es ja genau die Klasse von Produkten oder von Apps, die ich jetzt auf so einem Android-Tablet nutzen wollen würde, weil den Zugriff haben halt iOS-Apps nicht auf den Wi-Fi-Chip, den man braucht, um so Zeug anzuzeigen. Ja. Und ist auch ganz nett, also du siehst zumindest auf welchem Kanal welche Netze unterwegs sind und mit welcher Stärke. Ja, also gerade so die Hauptansicht von dem Wi-Fi Analyzer ist schon ganz praktisch. Und da habe ich auch gesehen, dass bei mir zu Hause auf dem Kanal, in dem die AirPod standardmäßig sendet oder wenn es auf Automatic gestellt ist, eigentlich wahnsinnig viel los ist und auf einem anderen Band nichts. Also habe ich da entsprechend umgestellt. Das fand ich ganz brauchbar. Ansonsten würde ich noch gucken, ob es noch so Wardriving Geschichten gibt, noch mehr. Also eigentlich, das ist so ein bisschen der Haken an der Geschichte. Man kann diese ganze Ecke von Software drauf laufen lassen, die jetzt auf iOS nicht funktioniert. Gleichzeitig hast du halt ein offenes, unsicheres System und du hast deinen Google-Account damit drauf. Also entweder ich mache jetzt den Google-Account runter und dann mache ich das, was ich will, drauf. Oder ich habe halt eigentlich meinen Google-Account drauf und dann will ich nicht, dass ich aus Versehen irgendwelche Malware mir draufziehe, weil ich in diese eher unspezifizierten Ecken von Software gehe. Ja? Tja. Deshalb weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Naja, mal sehen. Ich werde dann von dem ersten Virus berichten. Genau, du wirst uns ja jetzt hier dein Nexus 7 Tagebuch regelmäßig präsentieren, wie ich das gerade vernommen habe. Insofern sind wir gespannt. Gut, wo wir schon beim Verbrauchen sind, kommen wir gleich zu den Softwareempfehlungen. Und da hat diesmal der Marcel tatsächlich ganz viel für uns. Ja. Ja, was jetzt? Also ich habe eigentlich habe ich bloß angespielt, ich glaube die ersten 5 Minuten, 10 Minuten, und zwar von Horn 3D ja, was ist das für ein Spieltyp? Ein bisschen hat es mich an Infinity Blade erinnert, aber anscheinend mit mehr Adventure-Element dazwischen, dass man mehr machen kann. Ganz süße Grafik und so, ist von einem Indie-Studio und Publisher ist Zynga. Ja. Klingt jetzt nicht so Indie. Das klingt nicht so toll, aber die haben, ich weiß nicht, was die dabei gemacht haben bei dem Ding. Es poppen jedenfalls nicht irgendwelche unangenehmen Dinge auf. Verstehe. Dafür kostet es auch 5 Euro. Was ich gemerkt habe, ist, dass die Performance ein bisschen launig ist. Okay. Also man steuert das Spiel hauptsächlich über so Wischgesten und Tappen und so. Mhm. Die Kämpfe sind auch mit Wischgesten und die Kämpfe fand ich dann schon fast anstrengend, weil er nicht richtig reagiert hat. Aber die Kämpfe sind so richtig Infinity Blade, oder sieht das auf den Screenshots aus? Was ich ja nicht mochte, aber deswegen erzähle ich es euch, weil ihr gesagt habt, ihr fandet das ganz schön. Ich habe es gespielt, das Einser. Ich fand es eigentlich als Spielprinzip zu wenig, aber... Ja, die Kämpfe sind so Infinity Blade. Ich habe jetzt gerade erst das Tutorial sozusagen durch. Weiß noch nicht, wo es hingeht. Man sammelt auch Edelsteine ein, was ich eine absurde Idee fand, dass man durch die Gegend latscht und Edelsteine einsammelt. Aber diese absurde Idee gibt es ja schon lange. Ja, ja, so Zelda lebt ja davon. Was sehr nett ist, da sind immer so Art Roboter aus Stein, sind auch oft die Monster, gegen die man kämpft, und die sind sehr nett synchronisiert. Alles auf Englisch, aber was die einem so erzählen, finde ich ganz putzig geschrieben. Leider dadurch, dass es irgendwie zu lahm ist, ist die Lippensynchronität auch nicht ganz gegeben. Und ich benutze ein iPhone 4S. Ja. Also du bist praktisch iPhone-mäßig so schnell, wie es geht. Genau. Und ich weiß nicht, wie es auf dem iPad 3 ist. Eigentlich ist es auf dem iPad 3 ja so gewesen, dass es von der Performance her nicht schneller ist, sondern halt nur mehr Pixel hat als das iPad 2. Also glaube ich nicht, dass es viel besser sein wird, aber wir haben es natürlich nicht getestet. Genau, also ich habe es auf dem iPhone geschadet. Aber weiß ich nicht. Vielleicht kann ich dann nochmal berichten, wenn ich nochmal ein bisschen weiter bin. Allerdings muss ich zugeben, ich habe es dann irgendwann weggelegt und Tiny Wings gespielt. Und wie läuft man so rum? Du tappst auf den Boden, dann läuft er dahin. Und du kannst halt... Ist das dann so mystmäßig? Oder kannst halt überall hingucken. Mhm. Und wo? Was ich super überflüssig finde, weil du eigentlich immer einen Weg gehst und das gar nicht möchtest. Ja, sieht so ganz frei nach Unreal Engine aus. Ja, aber ist Unreal Engine, glaube ich. Und ist dann eigentlich wirklich Infinity Blade-mäßig auch so? Man kann nur vorwärts gehen und so ein bisschen abzweigen? So. Ja, du kannst zurückgehen und abzweigen, aber eigentlich hast du einen relativ klaren Weg. Also ne? Schlauchlevel halt. Ja. Ziemlich genau Infinity Blade an der Stelle. Ja, ich weiß nicht, wie viel Infinity Blade dazwischen noch hat, zwischen den Kämpfen. Geht so. Man kann so ein bisschen Geld einsammeln und Boxen aufmachen und alternative Wege gehen, aber es ist keine Storyline dazwischen. Es wirkte nach ein bisschen mehr und es wirkte danach, als würde sich eine Storyline entfalten. Na dann. Okay, also Infinity Blade als mehr Adventure. Also ich bin jetzt nicht hundertprozentig überzeugt, aber irgendwie fand ich es ganz putzig. Was ja auch interessant ist, Infinity Blade Dungeons kommt ja auch irgendwann demnächst. Aha. Was dann eher so ein Dungeon Hunter Diablo-Style-Game ist, auch in dem Infinity Blade-Universum und ein Prequel wird. Ach ja, stimmt, da habe ich von gelesen. Das klingt interessant. Optisch zumindest sehr. Der erste Level heißt Demnebeltal. Demnebeltal? Ja, aber also die Übersetzung ist ganz okay. Es gibt halt Untertitel. Mhm. Aber oft zu kurz. Ja, manchmal auch. Aber man versteht den englischen Text sehr gut. Das ist sehr deutlich gesprochen. Dem Nebeltal. Also kann man mal dem Nebeltal einen Besuch abstatten. Slow Clap an dieser Stelle. Ja, genau. Ja. Und nochmal Marcel. Genau, das nächste ist Kamera Plus. Mhm. Gab es ja diese Kontroverse vor diversen Monaten, dass es die erste App war, wo man mit Plus, also mit den Lautstärketasten, Fotos machen konnte. Vor diversen Monaten, vor dem 4S halt. Ne? Das ist schon ein paar Monate her. Daher kam es. Ja, und das Lustige ist, ich habe mich daran erinnert. Und da war doch was, Kamera Plus. Und die gibt es anscheinend schon ewig, die App, und ist wohl auch relativ erfolgreich. Ja. Was mir gut gefallen hat, im Gegensatz zu Hipstermatic oder Instagram oder so, ist, dass man halt die Filter hinterher drauf batschen kann und relativ viel Einstellungsmöglichkeiten hat, direkt im iPhone. Man kann auch Rahmen draufkleben, ist eigentlich einfach eine Kamera-App. Hm. Und was mir wirklich gut gefallen hat, war das User Interface. Das ist, finde ich, sehr intuitiv. Okay. Und hübsch gemacht und polischter als das meiste, was man so auf dem iPhone sieht. Und das muss man ja auch mal sagen, so toll polished sind die Sachen auf dem iPhone ja meistens auch nicht. Ja, es hat, braucht doch auch Arbeit. Genau, also und ich kann es in die Camera Roll eben speichern und muss es nicht irgendwo hochladen. Was mir auch gut gefällt. Und vorher, also meine Freundin macht das halt oft mit den Fotos und die hat vorher hauptsächlich Hipstamatic benutzt. Mhm. Da kannst du auch so schöne Filter drauflegen. Aber du legst halt vorher fest, wie ja. der Filter wird. Und dann sieht das Foto halt so aus, wie es am Ende aussieht. Ja, aber das ist da wirklich viel besser. Also du hast auch so, du hast auch ein paar, also die zwei Geschichten, die mir bei Kamera Plus gut gefallen sind, einerseits so ein der Burst-Modus. Ja, da hast du einen Modus, wo du einfach so viele Bilder wie möglich in dem Zeitfenster, in dem du den Auslöser drückst, aufnimmst. Den finde ich echt gut. Und dann eben, dass du die Filter so alle im Anschluss anwenden kannst. Cool. Und dass das Programm selber es so macht, dass du die ganzen Bilder erstmal in der App gespeichert hast und du dann die du in die Camera Roll haben willst, dahin importierst. Das heißt, du kannst halt viel freier einfach alles Mögliche fotografieren und scheiß drauf, irgendwann löscht du einfach die App oder löscht den Inhalt der App komplett und hast nicht deine Kamera komplett also zu. Also der Burst-Modus ist wirklich cool. Ja, und das iPhone ist nämlich wirklich schnell in dem Burst-Modus auch. Also wenn du den bei Tageslicht machst, dann hast du echt... Nee, weil es ist Action. Ja oft so, dass man drückt und dann ist das Bild gut, aber nicht ganz gut und dann drückt man nochmal und nochmal und nochmal. Und so ein Burst-Modus oder vielleicht für eine kleine Animation... Ja, da kommen wir dann gleich noch dazu. Was ich noch kurz anmerken wollte, gut, dass du von Hipstamatic weg bist oder deine Freundin, weil die haben ja gerade ihren ganzen Engineering-Staff rausgeschmissen und haben wohl ein bisschen Geldprobleme. Oh. Das unter anderem Carpe Aqua hat da auch gearbeitet, Justin Williams. Und deswegen ist gut, dass ich weg bin? Ja, also es klingt jetzt nicht so, als kämen da noch viele Updates. Ah, okay. Das scheint so ein bisschen End of Life zu sein. Dabei fand ich es eine nette App. Aber ja. Schade, schade. Ja, und die Filter sind halt auch sehr nett. Kann man auch wieder welche dazu kaufen, wenn man noch mehr Fancy-Effekte haben möchte. Aber ja, wo du gerade sagst, Animationen, genau. Hier so Burst-Modus und so. Wir haben hier irgendwie noch so eine Bewegt-Bild, wie heißen die? Cinematogramme, oder? Kann man damit machen? Harry Potter-Bildchen nenne ich sie. Also, es gibt eine App, die habe ich mir angeguckt, weil die von Gruber in einem Podcast empfohlen wurde, es war halt ein Werbungsding. Ja, ja, ja. Und im Nachhinein muss ich sagen, komisch, dass er sie beworben hat, aber ich will sie trotzdem erwähnen, weil ich finde die Idee gut und wenn man ein Alternativprogramm findet, das so ähnliche Dinge macht, dann wäre schön. Ja, ich weiß leider noch keins, das wirklich was Gutes macht. Also, was dieses Programm macht, das heißt Flixel, es macht Aufnahmen. Also du machst Aufnahmen quadratischer Natur von deiner Umgebung mit ein bisschen Bewegung und danach kannst du festlegen, welche Teile dieses Bilds, dieser Animation wirklich animieren soll und welche Teile nicht. Das heißt, du kannst so Bilder machen, eben wie, deshalb meine ich Harry Potter Bilder, wie so die Gemälde und Zeitungsbilder in Harry Potter. Das heißt, die bewegen sich in so einer kurzen Loop und haben so ein bisschen, bringen ein bisschen was von der Stimmung mit. Und ich finde die Idee super. Ich finde aber die Ausführung an der Stelle echt schlecht. Also Flixel selber nötigt dich fast schon, einen Account anzulegen auf Flixel und macht dann nochmal den eigenen Social Media. Wir wollen gern bald gekauft werden drumherum. Dann ist es so, dass die Aufnahme selber aus der Hand eigentlich kaum möglich ist. Ja, und das finde ich... Ja, selbst wenn du es auf den Tisch stellst, ist es kaum möglich, weil du tappst dann drauf, um die Aufnahme zu starten und dann vibriert das iPhone und das ist dann halt auch noch drauf. Ja, also zumindest einen zeitversetzten Auslöser wäre gut gewesen oder dass du halt ein bisschen länger aufnehmen, wie auch immer. Man kann diese ganze Aufnahmesituation besser gestalten und man kann auch das Interface besser gestalten, das dann für dieses... wir wählen den Bereich aus, der sich bewegt. Also man kann die App auf voller Länge besser machen, aber... Diese Art von animierten Bildchen zu machen, finde ich super spaßig. Und wenn du ein gutes Ergebnis hinbekommst, dann ist es einfach, das ist schön. Ja? Und was die App selber macht, sie speichert als animiertes GIF oder als MP4, ja. So beides, in deine Camera Roll. Und dann kannst du es halt per E-Mail verschicken und dann kannst du es in der E-Mail sehen. Ja, zumindest iOS 5, kannst du dummerweise aus der Camera Roll nicht direkt anzeigen. Ja, du musst das in irgendeiner anderen App anzeigen. Also du kannst es selbst in der iMessage schicken und dann ist die in der iMessage animiert und wenn du es groß machst, dann nicht mehr. Das alte animierte GIF-Problem. So, aber an sich eine sehr schöne Funktion. Flickr selber kostet nichts, weil wie gesagt, die haben so dieses mach mal Social Gedöns und kauft uns irgendwann Konzept, glaube ich. Ja. Ja, und deswegen, man kann es ja mal runterladen und benutzen. Was mir gerade eben noch einfiel, wo ich das schon mal gesehen hatte, das ist eine andere App, die heißt CinemaGram. Mhm. Die hat allerdings auch so dieses, sich da noch so das Social Network dran gebunden. Ich habe die jetzt auch schon länger nicht mehr ausprobiert. Keine Ahnung, ob die Aufnahmesituation da besser ist, aber hat wohl die gleichen Probleme, dass da irgendwie ein soziales Netzwerk dranhängt, das man eigentlich gar nicht braucht. Also, das ist halt irgendein Webdienst, dass der dranhängt, dass man es sharen kann, finde ich wichtig und dass man es auch angucken kann. Aber so, dass das so zentral ist, finde ich nicht so wichtig. Ja, so Buddy-System und irgendwie der User hat jetzt was gepostet. Und ja, so. Fuck, macht das irgendwie eine Integration mit was anderem und lässt das an der Stelle. Ja, also selten so eine App gesehen, die so einleuchtend war auf den ersten Blick und richtig unbenutzbar. Also, dieses User-Interface ist auch unglaublich. Du weißt nicht, wo du deine Bilder sichern sollst und Aber da hacke ich doch gleich mal ein, es gibt auch Apps mit gutem User-Interface und die wurden gerade geupdatet. Articles hat ein Update bekommen. Ah, okay. Das ist schon sprichst bei Lost Cities. Articles hat ein Update bekommen und zwar ist die iPad-Version jetzt Universal. Das heißt, man kann nur eine Version kaufen und sie auf beiden Geräten haben. Das ist schon mal ganz nett. Aktuell ist gerade noch ein Sale für 1,90, glaube ich, wenn ihr es haben wollt. Ansonsten geht der Preis wieder hoch auf Tier 5. Der ist bei uns 3,99 oder sowas. Keine Ahnung. Ich würde sagen, kauft es außerhalb der Zeit, weil es ist Geld wert, wenn ihr noch nicht einen Wikipedia-Client habt, der die Wikipedia hübsch macht. Und sind noch einige andere Funktionen dazugekommen, könnt ihr euch ja angucken. Aber das ist eigentlich so die Hauptaussage. Es ist jetzt eine Universal-App. Man braucht nicht mehr zwei haben. Sehr schön. Sehr schön. Finde ich gut. Gut finde ich auch, dass ihr uns nächste Woche wieder hört. Und nächste Woche gibt es was Besonderes. Nächste Woche gibt es nämlich keine normale Sendung. Weil ich bin unterwegs und gedöns. Aber dafür gibt es was ganz Besonderes, nämlich alle Coding-Monkeys in einem Podcast. Und was wir geplant haben, ist, wir labern euch zu über Lost Cities und lassen euch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, wie das lief bei uns, was wir da gemacht haben, wo wir uns die Zähne ausgebissen haben und dann trotzdem mit gutem Ergebnis natürlich, aber die Zähne sind halt ein bisschen stumpfer. Lassen euch so ein bisschen hinter den Vorhang schauen. Das werden wir dann nächste Woche aufnehmen und das gibt's dann zum Start der App irgendwie am Donnerstag. Momentan ist eh so Gurkenzeit, außer Assange passiert ja nicht viel. Insofern Nachrichten passt ja nicht so viel und dafür gibt's irgendwie wieder so ein bisschen Behind the Coding Monkeys. Ja, da juckt's mich jetzt aber schon, weil wir Pussy Riot nicht erwähnt haben und über den dämlichen Assange-Stunden geredet haben. Schon, ja, dann das lass uns doch über Pussy Riot reden. Ja. Da brauchen wir jetzt auch keinen Fass aufmachen, aber da gab es jetzt das Urteil und 2 Jahre Straflager zur Umerziehung. Ja. Für ein paar Sekunden in der Kirche gesungen. Genau. Ja. Okay, beenden wir das mit dieser heiteren Note. Der Rausschmeißer tut dann noch das Übliche obendrauf. Genau, als Rausschmeißer. Genau, also nächste Woche Special. Special? Mit, ich glaube, die meisten Hörer kennen gar nicht alle Coding Monkeys, oder? Aber ihr könnt alle schon mal gehört haben. Ja. Yes, man kann alle schon mal gehört haben in diesem. Das wird doch eine Herausforderung mit dem Aufnahmesetup, weil eigentlich haben wir ja nur 4 XLR-Klinken hier, aber das kriegen wir. Genau, deswegen spreche ich in verstellter Stimme. Nee, du bist schon noch dabei. Nee. Wir alle Coding Monkeys am Rohr. Genau. Nächste Woche, Donnerstag. Nabelschau. Nabelschau. Ja, wir sind ein bisschen weniger aufgelöst als letztes Mal, glaube ich, weil wir einfach jetzt so ein bisschen Zeit zwischen Release und fertig machen hatten, aber ich glaube, es wird trotzdem interessant. Ja, hoffe ich auch. Und wenn euch das nicht interessiert, dann schaltet ihr in 2 Wochen wieder ein. Ansonsten hören wir uns dann nächste Woche und bis dahin verabschieden sich der Martin und der Dominik und der Marcel. Ciao, ciao. 82. Прогони, Путина, прогони, Путина, прогони. интересы золотые погоны. Все прихожане ползут на поклоны. Призрак свободы на небесах. И Фрейд отправит в Сибирь каналах. Глава КГБ, главный седой, ведет протестующихся зовут конвой. Самый святейшего не откормит. Женщинам нужно рожать и любить. Школу к тебе идет проповедник. Иди на урок, принеси ему денег. Подряд гудя и верит в Путина, лучшему в богатство моей.